Sonntagmorgen kurz nach 10. Die Glocke der Mutter-Maria-Kirche ruft zur heiligen Messe. Der Priester durchschreitet im Dörfchen Wackefle ein Weihrauchfass schwenkend das schmucke, fast fensterlose Gotteshaus. Die vorwiegend älteren Gläubigen empfangen seinen Segen und bekreuzigen sich. Gesang ist wichtiger Bestandteil der armenischen Liturgie. Der Chor von Wackefle besteht an diesem Sonntag aus zwei jüngeren Frauen und einer älteren Sängerin. Alle zwei, drei Wochen kommt ein Priester aus der Provinzhauptstadt Antakya in das 150-Seelendorf. Wackefle hat schon lange keinen eigenen Geistlichen mehr. Wackefle ist das einzige, das letzte noch ausschließlich von Armeniern bewohnte Dorf der gesamten Türkei. Wir fühlen uns hier manchmal, als kämen die Leute, um eine vom Aussterben bedrohte und geschützte Vogelart zu bestaunen. Gibt Kuhar Khartun offenherzig zu. Die 52-Jährige betreut die Dorfkirche Mutter Maria. Das Interesse ist ja schön und gut, aber manchmal nervt's. Es gibt Besucher, die fragen mich, woher wir eigentlich kommen. Ich antworte dann, wir waren schon immer hier. Und Sie? Woher kommen Sie? Vor 100 Jahren hat Wackefle Berühmtheit erlangt. Um der sicheren Vernichtung zu entgehen, beschlossen im Juli 1915 rund 4000 Bewohner von 6 armenischen Dörfern, sich auf dem Musa Dar genannten Mosesberg zu verschanzen. 53 Tage widersetzten sie sich erfolgreich angreifenden osmanischen Truppen. Dann wurden sie von französischen Kriegsschiffen aufgenommen und ins ägyptische Port Said gebracht. Jedes Frühjahr senke sich über sein Heimatdorf der lange Schatten der Vergangenheit, klagt der Tierarzt Cem Çapar. 1915 ist kein Datum, an das wir uns ständig erinnern. Wir denken nicht Tag und Nacht darüber nach. Ja, es ist wichtig für uns und ja, es gehört zu unserem Leben. Aber im Grunde ist es so, dass wir uns daran erinnert fühlen, weil uns ständig Journalisten danach fragen und uns auf 1915 aufmerksam machen. Mehr als 1 Million Armenier sollen 1915/16 umgekommen, umgebracht, ermordet, planmäßig vernichtet worden sein. Die Meinungen darüber, wie sie zu Tode kamen, gehen in der Türkei weit auseinander. Die Türkei verwahrt sich bis heute entschieden gegen den Vorwurf des Völkermords. In den Wirren des Ersten Weltkriegs seien viele Menschen umgekommen, Muslime und Nicht-Muslime. Armenier seien eben auch unter den Opfern gewesen. Der Politikwissenschaftler Cengiz Aktar will eine solche Relativierung nicht gelten lassen. There was a group of people who called themselves Armenians. Es gab mal eine Gruppe von Menschen in diesem Land, die sich selbst Armenier nannten, bis 1915. Die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du das nennst und wie wir das nennen sollen. Tatsache ist, egal ob du das Völkermord nennst oder auch nicht, es gibt sie nicht mehr. Sie wurden ausgelöscht. They were wiped out. In 1915 there was 2500 monuments. 1915 gab es 2500 armenische Monumente, Kirchen, Klöster, Schulen, große Gebäude. Nur 250 sind übrig. Meistens sind sie in schlechtem Zustand. Es ist eine totale Auslöschung, ein totaler Völkermord. It's a total annihilation, it's a total genocide. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte allein schon die Erwähnung des Begriffs Völkermord im Zusammenhang mit den Massenmorden an Armeniern juristische Folgen. Vieles habe sich zum Positiven geändert, räumt Garo Paylan ein. Er ist Koordinator für armenische Schulen in Istanbul. Beispielsweise kann ich heute im Fernsehen auftreten, an Talkshows oder an Konferenzen teilnehmen. Überall spreche ich vom armenischen Genozid. Ich fordere zur Auseinandersetzung mit dem Verbrechen auf. Das ist eine gewaltige Veränderung. Früher wäre so etwas undenkbar gewesen, nicht nur im Fernsehen, sogar auf der Straße. Darüber wurde nur zu Hause in der Familie gesprochen. Unsere Eltern haben uns dazu erzogen, niemals in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Nun wird in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Couragierte Journalisten, Intellektuelle, Historiker und Wissenschaftler führen eine Debatte, zu der die türkische Zivilgesellschaft, nicht aber der türkische Staat, bereit ist. Denn, so Cengiz Aktar, es gehe nicht nur darum, wann, wo, wie und wie viel Armenier getötet wurden und gestorben seien. Es gehe vor allem um das Warum und Wofür. Denn der Umgang mit den christlichen und ethnischen Minderheiten sei in der Endphase des zerfallenden Osmanischen Reiches eine der Kernfragen der politischen Kräfte gewesen. The very foundation, the ideology, Gründung und Ideologie der Republik Türkei basieren auf der Auslöschung der nicht-muslimischen Gruppen Anatoliens. Nicht nur der Armenier, auch der Griechen, die auf andere Weise verschwanden, der Syrianer und so fort. Das war Conditio sine qua non, die Voraussetzung für die Erfindung der türkischen Nation. Conditio sine qua non. For the invention of the Turkish nation. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat. Die Herrscher, Sultan genannt, waren sunnitische Muslime, die seit dem frühen 16. Jahrhundert gleichzeitig den Titel Kalif trugen. Damit wollten sie ihren Anspruch als geistige Führer der sunnitischen Muslime unterstreichen. Ethnische Türken bildeten in diesem sich über drei Kontinente erstreckenden Imperium zwar die herrschende Klasse, aber sie waren lange eine Minderheit im eigenen Reich. Das änderte sich in der apokalyptischen Endphase, erklärt der türkische Historiker Taner Akçam. Throughout the 19th century, Ottoman Empire actually lost. Während des 19. Jahrhunderts hat das Osmanische Reich ungefähr 60% seiner Gebiete verloren. Das war noch vor dem Balkankrieg. Innerhalb eines Monats, im Oktober 1912, hat das Osmanische Reich dann mehr als 80% seiner europäischen Gebiete und knapp 70% seiner europäischen Untertanen verloren. Dadurch entwickelte die herrschende Partei für Einheit und Fortschritt die Vorstellung, dass der Zusammenbruch des Imperiums unmittelbar bevorstehe. Die europäischen Untertanen auf dem Balkan waren vorwiegend Christen, die der als Joch empfundenen Osmanenherrschaft entkommen und dem europäischen Zeitgeist folgend Nationalstaaten gründen wollten. Die aus der reformorientierten Jungtürkenbewegung hervorgegangene Partei für Einheit und Fortschritt fürchtete, dass sich auch die Christen Anatoliens gegen die Hohe Pforte erheben und eigene Staaten fordern würden. Der angenommenen Gefahr christlicher Abspaltung galt es, entschlossen zu begegnen, um den anatolischen Kern des schrumpfenden Reiches zu sichern. Ursprünglich sollten die Armenier nach Russland abgeschoben werden, das sich seit dem 19. Jahrhundert als Schutzmacht der Armenier gerierte. Doch Russland war Ende 1914 zum Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg geworden und die osmanischen Feldherren fürchteten, Armenier könnten sich der russischen Armee anschließen. Deshalb suchte die herrschende Partei für Einheit und Entwicklung nach anderen Wegen. Sie haben den Begriff interner Tumor benutzt, als wäre das ein Bakterium im Körper, das entfernt werden müsste. Sie haben den Begriff Austreiben des Tumors aus dem Körper des Osmanischen Reiches verwendet. Sie waren zunehmend davon überzeugt, dass die Tolerierung der osmanischen Christen zum nationalen Zusammenbruch führen würde. Dann haben sie durch eine Reihe von Entscheidungen die ethnoreligiöse Homogenisierung Anatoliens beschlossen. Die ethnoreligiöse Homogenisierung Anatoliens, das bedeutete konkret Anatolien den muslimischen Türken. Vor dem Ersten Weltkrieg habe der christliche Bevölkerungsanteil Anatoliens bei 25-30% gelegen, unterstreicht der Historiker Taner Akçam unter Bezug auf osmanische Zählungen. 4-5 Millionen Christen wurden von der herrschenden Partei für Einheit und Fortschritt als potenzielle Bedrohung angesehen, erklärt der Publizist Aydın Engin. Die Gelegenheit zur ethno-religiösen Homogenisierung Anatoliens ergibt sich nach dem Eintritt des Osmanischen Reiches in den Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands. Die Hohe Pforte setzt auf Berlin als mächtigen Verbündeten, um alte Stärke wiederzuerlangen. Berlin braucht die Osmanen, um hochtrabende Pläne nach Weltherrschaft und dem Platz an der Sonne verfolgen zu können. Deutsche Firmen, Banken, Berater und Diplomaten waren in der Endphase des Osmanischen Reiches prominent vertreten. Deutsche Militärs saßen an entscheidender Stelle. Was wusste Deutschland über die sich Anfang 1915 entwickelnde tödliche Tragödie der Armenier? Was tat Berlin? Sie waren Verbündete, das Kaiserreich und das Osmanische Reich. Sie waren Waffenbrüder. Aus der Korrespondenz deutscher Offiziere und Diplomaten mit dem Auswärtigen Amt in Berlin werde deutlich, dass die Deutschen über die Ereignisse im Bilde waren, stellt der Publizist Aydın Engin fest. Man kann nicht sicher behaupten, die Deutschen hätten die Deportation geplant und umgesetzt. Aber sicher ist, dass sie es wussten, weggesehen und sich auf die Seite des Osmanischen Reiches geschlagen haben. Der deutsche Einfluss auf die Hohe Pforte war immens. Generalstabschef der türkischen Streitkräfte war General Friedrich Bronsart von Schellendorf. Operationschef des türkischen Heeres war Otto von Feldmann. Wichtig und einflussreich war Marineattaché Hans Humann. Er war eng mit dem allmächtigen Kriegsminister und Deportationsbefürworter Enver Pascha befreundet. So eng, sagt der Buchautor Jürgen Gottschlich, dass er ihn jederzeit überall aufsuchen konnte. Humann war durchdrungen davon, dass er gedacht hat, ein gemeinsames deutsch-türkisches Projekt ist die Grundlage für, es wurde ja damals immer um den Platz an der Sonne geredet. Deutschland will auch seinen Platz an der Sonne haben, wie die Briten und die Franzosen. Also die meisten haben gedacht, Kolonien. Und Humann hat nicht rumgesponnen, sondern kannte das Potenzial des Osmanischen Reiches besser als die meisten anderen und hat gedacht, mit den Jungtürken zusammen, das ist die Chance für Deutschland, Weltmacht zu werden. Das war sein Projekt, da hat er für gelebt sozusagen. Und dafür musste man dann, wie er in einer ganz zynischen Anmerkung zu einem Bericht von einem der deutschen Konsuln aus Mossul, der sich darüber aufgeregt hat, wie die Leichen den Tigris runterkamen, wo Humann dann an den Rand geschrieben hat, ja, ist hart, aber nützlich. Der massenhafte Tod christlicher Armenier sei hart, aber nützlich. Jürgen Gottschlich hat diese handschriftliche Bemerkung Humanns auf einem Dokument im deutschen Militärarchiv in Freiburg gefunden. Dort hat der 60-jährige Türkei-Korrespondent der Taz unzählige Briefe, Dokumente und Depeschen deutscher Diplomaten und Militärs gesichtet, die vor 100 Jahren Dienst im Osmanischen Reich taten. Es gab eine deutsche Beteiligung bei der Planung der Deportation. Die Deutschen haben das politisch abgewehrt. Also sie haben die Deportation und Vernichtung, die ihre osmanischen Partner durchgeführt haben, politisch gedeckt und geschützt sozusagen. Und sie haben auch in dem entscheidenden Moment, als sie die Macht hatten, den Türken zu sagen, hört auf damit, haben sie es nicht gemacht. Weil sie Angst hatten, das würde ihre eigenen Kriegsziele gefährden. Also sie hätten das stoppen können. Der Moment, das große Morden zu stoppen, bietet sich den Deutschen im Sommer 1915. Türkische Truppen erringen unter deutschem Oberbefehl in der Schlacht an den Dardanellen einen entscheidenden Sieg gegen angreifende alliierte Truppen. Die zeitgleiche Niederlage Serbiens ermöglicht den freien Fluss deutscher Rüstung über den Balkan ins Osmanische Reich. Die deutschen Repräsentanten am Bosporus waren voll im Bilde über den Tod Hunderttausender, sagt der Sachbuchautor Jürgen Gottschlich. Berlins Botschafter Hans Freiherr von Wangenheim erhielt Warnrufe, Protestnoten und Depeschen deutscher Diplomaten und Offiziere aus vielen osmanischen Städten. Wenn man vorsichtig ist, kann man sagen, dass Wangenheim zu Beginn im April, als die Deportationen dann gesetzlich verankert wurden, noch davon ausgegangen ist, dass es wirklich darum ging, Leute aus der Kriegszone zu deportieren, sie woanders anzusiedeln, aber nicht umzubringen. Aber die Berichte, die er von seinen Konsuln gekriegt hat, nach 2 Monaten war Wangenheim klar, er hat es auch formuliert, dann in Briefen nach Berlin ans Auswärtige Amt und auch an den Reichskanzler. Man muss davon ausgehen, dass das, was da jetzt passiert, auf die Vernichtung der armenischen Rasse abzielt, hat er wörtlich geschrieben, und zwar schon Anfang Juli 1915. Hätte Berlin zu diesem Zeitpunkt interveniert, dann hätten Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende armenische Leben gerettet werden können. Doch Berlin reagierte nicht. Berlin hatte Angst, einen wichtigen Verbündeten zu verlieren. Deutschland führte zu dieser Zeit in Europa einen Zwei-Fronten-Krieg und brauchte die Front im Nahen Osten zur eigenen Entlastung. Ein Ausscheren der Hohen Pforte wäre ein schlimmer Rückschlag für die deutschen Kriegsziele gewesen. Doch es regte sich Widerstand gegen die Ignoranz in Berlin. Botschafter von Wangenheim starb im Herbst 1915 und er wurde ersetzt durch Paul Graf Metternich. Metternich war anders als Wangenheim vorher und hat tatsächlich versucht, den Völkermord oder die Vernichtung der Armenier zu stoppen. Der war vorher in London Botschafter gewesen, also guckte mehr so aus der angloamerikanischen Perspektive auf den Konflikt, wusste um die Proteste in der westlichen Welt gegen den Genozid und wollte wirklich, dass die Deutschen den stoppen. Hat entsprechende Vorschläge gemacht dann nach Berlin und ist dann von ganz oben ausgebremst worden. Also der Reichskanzler Bethmann-Hollweg hat gesagt, jetzt mal ganz salopp formuliert, du bist wohl wahnsinnig, wieso sollen wir uns mit unseren Bündnispartnern anlegen, um ein paar Armenier zu retten? Das machen wir auf gar keinen Fall, wir brauchen die Türken. Deutschland, so folgert Jürgen Gottschlich in seinem Buch Beihilfe zum Völkermord, hätte das politische Gewicht sowie wirtschaftliche und militärische Argumente gehabt, das Massensterben der Armenier zu stoppen. Die Reichsführung aber glaubte, Größeres verfolgen zu müssen. Der Mord an den Armeniern erschien nicht nur Hans Humann als hart, aber nützlich. Rund 60.000 Armenier mögen heute noch in der Türkei leben, die meisten davon in Istanbul. Im fernen Osten des Landes, dem traditionellen armenischen Siedlungsgebiet, finden sich nur noch vereinzelte Spuren dieses anatolisch-kaukasischen Volkes, das schon viele Jahrhunderte vor Ankunft der ersten türkischen Nomaden und Krieger dort lebte. Das kleine Dorf Wackerflö ist heute mit seinen 150 Einwohnern das letzte zusammenhängende armenische Siedlungsgebiet der Türkei. Das Dorf lebt von Landwirtschaft und Tourismus. Die wenigen Kinder gehen auswärts zur Schule, junge Leute gibt es kaum noch. Die meisten sind auf der Suche nach höherer Bildung und Arbeit weggegangen. Wackerflö vergreise, bedauert Panos Chaparian. Aber das gehe allen Dörfern der Umgebung so. Der 83-Jährige hat sein Buch über den armenischen Widerstand auf dem nahegelegenen Mosesberg zur Erinnerung geschrieben, wie er betont, nicht zur Auf- oder Abrechnung. Wenn sich unsere Großväter gegenseitig massakriert haben, was können wir und die anderen denn dafür? Wir sind hier mit allen gut befreundet. Ich gehe mit meinen türkischen, alevitischen, sunnitischen und orthodox-arabischen Freunden Schnaps trinken. Wir machen uns keine gegenseitigen Vorwürfe. Wir leben in Frieden. Und das ist auch richtig so.